Das Wetter ist ein gutes Thema für den Smalltalk oder auch, um ein Gespräch zu beginnen. Hören Sie den Dialog am Telefon. Schmölz? Hallo Bernd. Na, wie geht's dir? Hi Laura. Eigentlich ganz gut, nur heute habe ich etwas Kopfschmerzen. Hier ist es zwar schön und sonnig, aber ich glaube, wir haben heute Föhn. Und, wie ist das Wetter bei dir? Schlecht. Hier ist es nicht so schön wie bei euch. Bei uns ist es windig und regnerisch. Die Sonne haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Von Frühling, keine Spur. Ja, ich habe schon gehört, dass bei euch so schlechtes Wetter ist. Aber der Wetterbericht sagt, am Wochenende soll es auch bei euch im Norden frühlingshaft und wärmer werden. Hoffentlich. Du, Bernd, warum ich eigentlich anrufe?